Aus Anlass des 23. Todestages von Genossin Kim Il-sung veröffentlichte das Schweizerische Gedenkkomitee zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung, das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bergdorsan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozialideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung, in der seine unvergängliche Verdienste hochgeschätzt wurden.